Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 277 an Schiller. Ich freue mich, dass Sie in Ihrem abgesonderten Wesen die ästhetischen Krisen abwarten können. Ich bin wie ein Ball, den eine Stunde der andern zuwirft. In den Frühstunden suche ich die letzte Lieferung Cellini zu bearbeiten. Der Guss des Perseus ist fürwahr einer von den lichten Punkten, sowie bei der ganzen Arbeit an der Statue bis zuletzt naturell Kunst, Handwerk, Leidenschaft und Zufall alles durcheinander wirkt und dadurch das Kunstwerk gleichsam zum Naturprodukt macht. Über die Metamorphose der Insekten gelingen mir auch gegenwärtig gute Bemerkungen. Die Raupen, die sich letzten September in Jena verpuppten, erscheinen, weil ich sie den Winter in der warmen Stube hielt, nun schon nach und nach als Schmetterlinge, und ich suche sie auf dem Wege zu dieser neuen Verwandlung zu ertappen. Wenn ich meine Beobachtungen nur noch ein Jahr fortsetze, so werde ich einen ziemlichen Raum durchlaufen haben, denn ich komme nun schon oft wieder auf ganz bekannte Plätze. Ich wünsche, dass der Handel mit dem Gartenhaus gelingen möge. Wenn Sie etwas daran zu bauen haben, so steht Ihnen mein Gutachten zu Diensten. Die wielandische Äußerung habe ich nicht gesehen, noch nichts davon gehört. Es lässt sich vermuten, dass er in der heilsamen Mittelstraße geblieben ist. Leben Sie recht wohl, noch hoffe ich, sonntags zu kommen. Sonnabend, Abend, erfahren Sie die Gewissheit, Weimar, den 8. Februar 1797, G.